Wichtig. Wichtig. Ist uns. Wichtig. Wichtig. Wichtig. Ist uns. Und. Wichtig. Ist uns wichtig. Was ist uns diesen Monat wichtig? Uns ist diesen Monat wichtig, auf die drohende Räumung des Autonomen Zentrums Wuppertal hinzuweisen, eines der ältesten autonomen Zentren in Deutschland. Genau, und zwar soll das einer DITIB-Moschee weichen. Vielleicht noch angemerkt, es macht Sinn, uns zwischendurch mal eine E-Mail zu schreiben, wenn ihr ein Anliegen habt, weil ich habe das nur dadurch mitbekommen, dass wir eine E-Mail bekommen haben, wo wir darauf hingewiesen wurden. Genau. Also meldet euch gerne, wenn ihr ein Thema habt. Für uns ist es wichtig, natürlich ein autonomes Zentrum, wo sich die Leute selbst organisiert, irgendwie betätigen können, ihren Interessen nachgehen können und auch politisch handeln können, ohne von außen beeinflusst zu werden. Deswegen ist es uns wichtig, darauf hinzuweisen. Vielleicht noch vorneweg gesagt, so eine Moschee, das könnte natürlich gegen einen Bau einer Moschee zu sein, das könnte einem ja auch rassistisch ausgelegt werden, also beziehungsweise einem Rassismus unterstellt werden. Ja, da hat ja auch die Linke Probleme mit Rassismusvorwürfen, also, aber oft haben sie halt auch einfach Angst vor so einem Vorwurf und deswegen kann man ja nicht gegen einen Bau einer Moschee sein. In diesem Fall ist es ein bisschen eindeutiger, dass man dagegen sein kann. Und zwar ist die DITIB ist ein Verband, ein muslimischer Verband in Deutschland, der ziemlich Erdogan nahe ist und seiner Partei, die AKP. Inhaltlich werde ich da ein bisschen nicht ich drauf eingehen. Ich werde euch eine Pressemitteilung zu einem Stadtratsbeschluss vorlesen gleich, wo auch ein bisschen darauf eingegangen wird, was da dran zu kritisieren ist. Ich meine, ich denke, wenn ihr Querfunk hört oder unsere Sendung hört, werdet ihr ja auch ein bisschen wissen, wer Erdogan ist und was die AKP so umtreibt unter Erdogan. Also die Zustände in der Türkei, gerade auch so nach dem Erdbeben, das ja gerade war, das werdet ihr ja bestimmt ein bisschen kennen. Genau. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir finden es wichtig, den Kampf zu unterstützen. Und wenn es nur ein ganz kleiner Beitrag ist, indem wir euch jetzt einfach mal eine Pressemitteilung vorlesen, wo ihr wisst, worum es geht. Genau. Und zwar ist die am 7.3. rausgekommen, die Pressemitteilung. Die Stadtratssitzung war am 6.3. Genau. Ich lese euch einfach mal vor und dann wisst ihr so ein bisschen, worum es geht. Pressemitteilung zur Entscheidung für die DITIB-Moschee an der Gatte in Wuppertal. Die gestrige Debatte im Wuppertaler Stadtrat hat uns ein Stück weit sprachlos gemacht. Nicht so sehr das erwartbare Gestammel der Nazi-HinterbänklerInnen, sondern die fortdauernden Verharmlosungen der DITIB durch die ganz große Koalition von CDU, SPD, FDP bis zu den Grünen. Der lokal eingehegte Sachverstand kombiniert mit einer schleimigen Lobhudelei für die Wuppertaler DITIB war unerträglich. Hoffentlich kann man diese Debatte bald im Wuppertaler Rats-TV nachschauen. Umso mehr freuen wir uns über die Enthaltungen und Nein-Stimmen aus den Reihen der SPD und der Grünen. Schlimm war auch die Geschichtsstunde zur türkischen Staatsgründung inklusive der Verharmlosung des Kemalismus und die Glorifizierung von Kemal Atatürk. Diese Geschichtsinterpretation scheint nach wie vor in der Wuppertaler SPD stark verankert zu sein. Kein Wort zu den Massakern an den Kurdinnen in Dersim und kein Wort zur anhaltenden Leugnung des Genozids an den ArmenierInnen, auch durch rechtskemialistische Gruppen. Da haben die Leute vom AZ, also oder dem Bündnis gegen den Moscheebau, haben da einen Link von der Taz eingefügt. Vielleicht noch so nebenbei, bevor ich weiter euch den Text vorlese. Das könnt ihr alles unter az-wuppertal.de nachlesen. Da gibt es auch weitere Texte zu dem Thema. Aber jetzt genau weiter zu diesem Text. Eine selbstkritische Beschäftigung mit der türkischen Nationalgeschichte sieht jedenfalls anders aus. Das führt uns wieder zu dem Auftritt des Historikers und Genozidverharmlosers Anfang des Jahres in der Wuppertaler DİTİB-Moschee. Die Äußerung eines grünen Stadtverordneten im Stadtrat schoss den Vogel ab. Statt kompromisslos die Einladung von Mehmet İşik zu kritisieren, empfahl er der DİTİB, demnächst lieber einen anderen Referenten einzuladen. Auch hier ist jetzt wieder ein Link zum Artikel, der aber auch auf der Seite, also zu einem Artikel auf dieser Seite führt. Kurt Schmale, der auswärtige Experte zum Thema türkischer Nationalismus und Islamismus und Referent unserer Veranstaltung »Wie gefährlich ist die DİTİB?« kommentiert die skandalöse Ratsentscheidung dankenswerterweise mit deutlichen Worten. »Die politischen Verantwortlichen in Wuppertal haben heute die Weichen gestellt. Das AZ an der Gatte wird verschwinden und durch eine DİTİB megakomplex ersetzt. Die Äußerung und Naivität der Politik vor Ort machen nur noch sprachlos. Mit der Anbindung an die Düşanet, dem religiösen Instrument des proto-faschistischen Regimes in Ankara, können wir nun effektiv eine Expansion und Raumnahme rechter Strukturen mit freundlicher Unterstützung bürgerlicher Parteien beobachten. Genau davor waren wir seit Jahren.« Das war ein Zitat. »Der Kampf gegen das DİTİB-Projekt an der Gatte ist aber noch nicht zu Ende. Wir prüfen, wie schon angekündigt, die Möglichkeit eines Bürgerbegehrens, / Volksentscheids, gegen den gestrigen Ratsbeschluss, mit dem Ziel, den Beschluss wieder zu kassieren. Wenn so ein Bürgerbegehren zulässig ist, dann müssen wir nochmal alle Kräfte gemeinsam mobilisieren und Unterschriften sammeln. Und lasst uns die Zeit bis zur Türkei-Wahl am 14. Mai 2023 weiter für eine wirkungsvolle Kampagne gegen die DİTİB-isierung und Erdoganisierung der Karte und der Welt nutzen. Die jüngsten Ereignisse in Bursa, die pogromartigen antikurdischen Ausschreitungen gegen die Fußballer und Fans des kurdischen Vereins Ahmetspor zeigen, wie virulent der Hass nicht nur in der Türkei ist. Noch ist nichts zu spät. Wir halten zusammen mit den türkischen und kurdischen Demokratinnen und allen emanzipatorischen Kräften an der Perspektive einer demokratischen und solidarischen Türkei für alle fest. Wir werden ab jetzt einen Kampf wieder aufnehmen, der lange befriedet schien, den Kampf um ein autonomes Zentrum in Wuppertal. Diesen scheinbaren Frieden hat die Stadt nun aufgekündigt. Mit der Entscheidung des Stadtrats gegen das AZ ist klar, was sich lange andeutete. Die Stadt will das AZ an der Gatte abreißen lassen, ohne auch nur ein wirkliches Angebot für ein Alternativgebäude gemacht zu haben. Mehr als halbgare Lippenbekenntnisse hat es bisher nicht gegeben. So billig werdet ihr das AZ nicht bekommen. Kein Platz für Antisemitismus, anti-armenischen Rassismus und Verschwörungsdenken in Wuppertal. AZ bleibt an der Gatte. Bündnis Gatte für alle gegen die DİTİB-isierung und Erdoganisierung der Karte und der Welt. Genau. Wie gesagt, das AZ will weitermachen und macht auch weiterhin Programm. Ist auch ganz spannend. Es wird dieses Jahr ihren 50-jährigsten Geburtstag feiern. Vielleicht, wenn ihr Möglichkeiten habt, unterstützt das AZ, dass auch der 51., 52., 60., 100. Geburtstag gefeiert werden kann. Schaut unter az-wuppertal.de nach, informiert euch, geht auf die Veranstaltung. Vielleicht kann man da ja was preisen, auch von Karlsruhe aus. Ja, genau, vielleicht da noch. Es ist ziemlich aus dem Sinn gekommen, aber in Karlsruhe wird ja auch gerade eine DİTİB-Moschee gebaut, in der Oststadt, gegenüber vom Baumarkt, wenn ihr das kennt. Vielleicht auch ganz interessant, da gab es auch so vor 4-5 Jahren vielleicht auch so eine Bürgerdialog von TTIP. Von, genau, war ganz spannend. Da waren auch so ein paar Leute hier aus dem Umfeld und haben sich das so angeschaut, wollten natürlich auch so eine Kritik an dem Moscheebau aus so einem eher aufgeklärten, antireligiösen Gedanken anbringen. Aber auch der AfD, die da natürlich auch vertreten war und rassistische Propaganda betreiben wollte, dem ein bisschen was entgegenzusetzen, dass es auch eine nicht rassistische Kritik an Religion und an der TTIP-Moschee gibt. Wieso erzähle ich das? Ja, hier wird es auch bald eine TTIP-Moschee geben, die ist jetzt auch im Bau, Rohbau. Ist so ziemlich fertig, habe ich letztens gesehen. Genau. Aber, ja, mehr sage ich dazu erstmal nicht und wir spielen Musik. Zu Hause weggerannt. Alle Ampeln sind auf Rot in dieser Stadt, in diesem Land. Doch wo soll ich hingehen? Eine Wohnung habe ich nicht. Am besten in die nächste Kneipe und dort sauf ich mich. Zu Hause gibt's nur Ärger. Stoff und Streit und Zank. Meine alten Malochen in der Fabrik. Kein dickes Konto auf der Bank. Im Betrieb haben sie mich gekündigt. Ich hatte vor dem Mund kein Blatt. Und jetzt stehe ich hier. Es ist Abend in der Stadt. Verdammt, in dieser Straße stehen so viele Häuser leer und die Besitzer verdienen am Verfall noch viel, viel mehr. Die Kälte lässt mich frieren, die Jacke hält den Wind nicht ab. Heute muss was passieren, es ist Abend in der Stadt. Also los zu meinen Freunden! Wie immer ins feuchte Eck. Die Häuser müssen bewohnt sein. Das ist doch ihr Zweck. Und wir wollen nicht länger bitten. Haben die Behörden satt. Heute ziehen wir in die Häuser ein. Es ist Abend in der Stadt. Also los! Rein ins erste Haus, mich wieder sehr verfällt. Wir haben unsere Träume und das ist wichtiger als Geld. Wir wollen zusammen leben und nicht im Schließfach, das ein Wohnklo hat. Wir werden renovieren, es ist Abend in der Stadt. Was passiert da draußen? Polizei marschiert, der Oberbulle liest ne Erklärung vor. Die Politiker haben das geschmiert. Die Politiker vertreten die Spekulanten und lügen dabei glatt. Wenn das Recht ist und Gesetz, ja dann scheiß ich drauf. Es ist Abend in der Stadt. Also los, Barrikaden gebaut, verteidigen wir unser Recht. Unser Recht, keine Stiefel im Gesicht zu haben. Die Mollis brennen nicht schlecht. Der Staat zeigt seine Zähne und wir sorgen für Zahnausfall. Wir werden uns wehren, wir ergeben uns in keinem Fall. Yeah. Politiker, wenn ihr den Krieg haben wollt, dann sät nur weiter Wind. Der Sturm kommt zu euch zurück, wenn wir wieder ohne Wohnung sind. Dann besetzen wir eure Villen und die Deutsche Bank und den Deutschen Reichstag. Und dann ist morgen rot im Land.